Kapitel 10 Ekstase in psychedelischen Zeiten. Es ist schon tragisch. Während der Schamanismus im Osten verschwand, machte er im Westen Karriere. Präziser, während in der Sowjetunion mit der gesellschaftlichen Durchsetzung eines atheistischen Sozialismus die traditionellen religiösen Kulturen beseitigt und vor allem die zu ihren Repräsentanten erklärten Schamaninnen und Schamanen eliminiert wurden, feierte der nach Europa und in die USA verpflanzte Begriff die Idee des Schamanentums seine Auferstehung und begeistert seither die Menschen. Wie war das möglich? Die Antwort ist einfach. Im Westen fehlte und fehlt noch heute schlicht das Wissen, mit was für einem kolonialen Konstrukt man es zu tun hat. Man kannte die Unterdrückungsgeschichte nicht. Man hielt den sibirischen Schamanismus für ein authentisches, indigenes Phänomen. Die Kunde kam ja aus einer Weltgegend, die für westliche Beobachter unzugänglich hinter dem eisernen Vorhang lag. Einmal mehr hielt man Fabelwesen für echt. Es handelt sich um Kulturtransfer. Manche würden eher von kultureller Aneignung sprechen. Die Forschung betont, dass für die Übernahme fremder Elemente in der aneignenden Kultur ein Defizit, ein Bedürfnis entscheidend sei. Es muss also im Westen einen Bedarf, ein Interesse, ein fruchtbares Substrat gegeben haben, auf dem der Schamanismus bestens sprießen konnte. Das war aber nur möglich, weil dem eine Verwandlung und Umwertung vorangegangen war. Es sind ja nicht die realen sibirischen Schamaninnen und Schamanen des 19. und 20. Jahrhunderts, jene verfolgten und marginalisierten, oft zu einem elenden Dasein gezwungenen Individuen, die im Westen ihre glänzende Auferstehung feierten. Nein, der Schamanismus war zu einem perfekten Stoff für die Befriedigung westlicher Sehnsüchte umgeschmolzen worden. Wie es zu dieser wundersamen Metamorphose kommen konnte? Es brauchte einen zweiten Nicolas Wietzen, einen Vermittler, der Schamanen in der neuen Welt populär machte, indem er ein neues Fabelwesen schuf, besser gesagt, das alte, monströse Trugbild in eine ebenso fantastische wie heroische Illusion verwandelte. Sein Name? Mircea Eliade, 1907 bis 1986. Spoilerwarnung. Wie sein niederländischer Vorgänger hat er nie persönlich einen Schamanen gesehen.